Eine Gedenkveranstaltung zum 14. Todestag des ehemaligen Präsidenten der Internationalen Taekwondo-Föderation ITF, Che Hong-hi, fand am 15. Juni auf dem Ehrenheim der Patrioten Sinmi-ri statt. Daran nahmen der Präsident der ITF, die Taekwondo-Delegation, Budo-Experten, Hinterbliebene des Verstorbenen, Mitarbeiter der zuständigen Bereiche, Taekwondo-Meister und Trainer teil. Im Namen des koreanischen Taekwondo-Komitees, der Internationalen Taekwondo-Föderation, des Internationalen Budo-Turnier-Komitees und der Verwaltung für die Arbeit mit Auslandskoreanern wurden am Grab von Che Hong-hi Blumenkränze und Sträuße niedergelegt. Die Teilnehmer verharrten in einer Minute des schweigenden Gedenkens an den Gründer der ITF.